Was soll ich hier? Denkt Carsten Zara, als er vor dem ersten Tatort steht. Es ist ein Mietshaus aus den 50er Jahren mit 12 Wohnungen auf 4 Etagen. Die Fassade ist grau und schmutzig, die Fenster sind klein, die Mülltonnen sind voll und stinken, die Glasscheibe in der Eingangstür ist kaputt. Der große, bunte Graffito an der Wand passt dazu. Ein Mann schießt mit seinem Revolver durch einen Spiegel. Hinter dem Spiegel fällt ein anderer Mann tot zu Boden. »Himmel nochmal, was soll ich hier?« fragt sich Carsten Zara noch einmal. Alles sieht genauso aus wie auf den Polizeifotos. Trotzdem fotografiert er das Haus von außen und innen. Im Treppenhaus bemerkt er schwarze Flecken von dem Feuer. Seit der Brandstiftung sind fast 14 Tage vergangen. Niemand hat sie weggemacht. Der zweite Tatort ähnelt dem ersten. Wieder ein Mietshaus, noch schmutziger als das erste und ein paar Jahrzehnte älter. Wieder graue Wände, wieder stinkende Mülltonnen. Wieder ein großer bunter Graffito, zur Abwechslung mal mit zwei Frauen, die sich gegenseitig mit Messern ins Herz stechen. Carsten Zara fühlt sich leer und müde. »Was mache ich hier bloß?« fragt er sich wieder. Er ist inzwischen ganz sicher, dass sein Besuch an den Tatorten völlig sinnlos ist. Die Polizei hat ja alles ganz genau dokumentiert. Aber er fotografiert auch dieses Haus und denkt dabei an den dritten Tatort. Muss ich da wirklich auch noch hin? Wäre es nicht besser, nach Hause zu fahren und sich ins Bett zu legen? Am Ende siegt seine Disziplin. Er setzt sich ins Auto und fährt los.